Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte den Bauplatz der Seitenfabrik Ryongaksan. Führende Kader der Partei und der Armee wie Fang Byung-so und Choi Ryong-hae, Mitglieder des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, begleiteten ihn. Kim Jong-un lobte, dass in weniger Zeit seit dem Beginn der Bauarbeiten bereits die Tragkonstruktion fertiggestellt worden sei und die baubeteiligten Armeeangehörigen mit hohem Arbeitserlern vieles getan hätten. Vor dem Panoramabild der Fabrik hörte er die Erläuterung, besichtigte den Bauplatz und legte dabei Aufgaben und Wege für die Errichtung der Fabrik auf höchstem Niveau vor. Er sagte wie folgt: Feldherr Kim Jong-il hatte zu seinen Lebzeiten hingewiesen, ein Werk aufzubauen, das sich auf die Produktion der flüssigen Seifen spezialisiert. Diese Fabrik wird unter anderem Shampoo, flüssige Körperwaschmittel und Waschpulver produzieren, die von der Bevölkerung sehr nachgefragt sind, ist daher mit der Erhöhung des Lebensstandards des Volkes direkt verbunden und wird von der Partei für wichtig gehalten. Die Funktionäre der zuständigen Bereiche und die baubeteiligten Armeeangehörigen sollen hohes Ziel und Ehrgeiz da einsetzen, ein modernes Werk aufzubauen, das die Produktionskapazität für die Deckung des landesweiten Bedarfs hat und die hochqualitativen Seifen von Weltniveau herstellt. Man soll die Fabrik mit modernen Anlagen und Maschinen komplett ausrüsten, alle Produktionsprozesse, angefangen von Einsatz der Rohstoffe über deren Mischung, Infiltration, Warenverpackung bis hin zur Versendung äußerst automatisieren, das integrierte Steuerungssystem auf höchstem Niveau errichten und darüber hinaus die erstklassigen Analyseanlagen installieren, die die hygienische Sicherheit der Waren strikt überprüfen und garantieren können. Es ist wichtig, die technischen Vorbereitungen für die Massenproduktion von verschiedenen flüssigen Seifen mit einheimischen Duft- und Duftstoffen zu forcieren und die Kosten und Arbeiten für ordentliche Warendesigns und Verpackung zugunsten der Käufer richtig kalkulieren. Da die Produktion der qualitätsgerechten Kosmetika eine saubere Umwelt verlangt, hat die Partei den Fuß des Berges Ryongak mit gutem Wasser, frischer Luft und herrlicher Landschaft als Grundstück für die Seifenfabrik bestimmt, so unterstrich Kim Jong-un und gab dem Werk den Namen Seifenfabrik Ryongaksan. Er bezeichnete die Seifenfabrik Ryongaksan als ein sehr notwendiges Werk für das Volk und als ein Werk, auf dessen Fertigstellung die Partei warte, und äußerte dann seine Erwartung und Überzeugung, dass die Funktionäre der zuständigen Bereiche und die baubeteiligten Armeeangehörigen als ehrenvolle Teilnehmer und Avantgardisten des 200-Tage-Kampfes für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas neue Wunder und Heldentaten vollbringen und somit bis zum 10. Oktober, Gründungstag der Partei, die Seifenfabrik Ryongaksan von Weltklasse aufbauen werden.